nicht so schöne Beine hält, lässt sich hier der Freud an den neuen langen Fleisch. Doch da sie Beine hat, kabellos und Kerzengrad, bietet ihr der Leib in das alte kurze Kleid. Das kann man doch verstehen, beim Gehen, beim Drehen, kann man jetzt nicht mehr sehen und niemand weiß Bescheid. Ja, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hält, lässt sich hier der Freud an den neuen langen Fleisch.